der Redebeitrag von den demokratischen Komitees Palästina, die auch daran beteiligt waren, diesen Tag zu organisieren. Guten Tag, liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Der 14. Mai 1948, was die Israelis als Beginn der Geschichte des eigenen Staat feiert, bedeutet für uns Palästinenser eine Katastrophe. In zwei Klammern, Nakba. Nakba symbolisiert die gewaltsame Vertreibung der palästinensischen Zivilbevölkerung aus ihren Häusern, Dörfern und ihrem Land, ihre Enteignung, den Raub ihrer wirtschaftlichen und natürlichen Ressourcen, die Veränderung, die Auslösung, die Veränderung oder Auslöschung ihrer Geschichte, die systematische Diskriminierung der im Gebiet des heutigen Israel verbliebenen Menschen. 68 Jahre Nakba bedeutet 68 Jahre Vertreibung im Zuge der Staatgründung Israel 1948 wurde drei Viertel der arabischen Bevölkerung Palästina vertrieben. Mit Einschüchterung, Angriffen auf Dörfer und Zivilisten und Massakern trieben die zionistischen militärischen Verbände die einheimische arabische Bevölkerung aus ihrem Dörfer. Mit einem Schlag wurden rund 800.000 Menschen entwurzelt und ca. 500 Dörfer zerstört. Seit hier befinden sich in Jordanien, Syrien jeweils 10 Flüchtlingslagern, im Libanon 12 und im Westbank 19 und im Gazastreifen 8 Flüchtlingslagern. Auch im Gastländer werden Palästinenser von Ausweisung und Vertreibung bedroht. Ein Beispiel liefert die USA geführte Aggression gegen den Irak im Jahr 2003. Mehr als die Hälfte der im Irak lebenden ca. 35.000 Palästinenser wurden mit dem Gewalt gezwungen, das Land zu verlassen. Über 31.000 Menschen wurden 2007 im Libanon aus dem Flüchtlingskamp Nahr al-Barid verjagt und konnten zumeist nicht zurückkehren und in El-Yarmouk-Flüchtlingslagern bei Damaskus wurden Hunderttausende Palästinenser und Syrer durch die IS-Terrorgruppen gezwungen, nach fast totalen Zerstörung das Flüchtlingslager ihre Häuser zu verlassen. Meine Damen und Herren, die internationale BDS-Kampagne richtet sich gegen die Unterdrückungspolitik eines Staates und gegen die Firmen und Institutionen, und die an der Besatzung beteiligt sind, sie unterstützen oder davon profitieren. Boykott, Abzug von Investitionen und Sanktionen sind der Schlüsselweg, bei dem jeder, wie früher gegen die südafrikanische Apartheid-Regime, mithelfen kann, wirtschaftlichen und moralischen Druck aufzuüben. Die BDS-Kampagne hat vor allem eine große symbolische Wirkung, indem die Kampagne die israelische Bevölkerung dem Spiegel vorhält und sie mit den Tatsachen konfrontiert, dass immer mehr Menschen in der Welt der Politik ihres Staates alles verbrecherisch ansehen. Deshalb setzen wir ein, das Ende der israelischen Besatzung und Koalition und Kolonialisierungspolitik sowie für den Abbau der Apartheid-Mauer. Zweitens, für die Unterstützung der Rechte der palästinensischen Flüchtlinge zu ihren Häusern und ihren Eigentum zurückkehren. Die Freilassung aller über 10.000 palästinensische politischen Gefangenen, im Besonderen der Frauen und Kinder. Viertens, Beendigung der israelischen Siedlungspolitik und die Rückgabe des geraubten Bodens. Fünftens, die Aufhebung aller Barrieren, Checkpoints und Apartheidmauer in Palästina. Liebe Freunde, die Zwei-Staaten-Lösung kann zu nichts anders führen als der Vertiefung Zementierung der Ungleichheit. Das Modell zweier nach ethnischen oder religiösen Zugehörigkeiten getrennte Staaten, Sitz ethnische Separation oder fundamentalen Ungleichheit innerhalb dieser Staaten voraus, wie wir sie in heutigen Israel erleben. Nur die Schaffung eines gemeinsamen, säkularen und demokratischen Staates auf historischen Palästina mit den gleichen Rechten für die Frieden und Gerechtigkeit für Palästina ist Lebe Palästina.